Die Schweinegrippe hat Deutschland erreicht. Das Robert-Koch-Institut bestätigt 3 erste Erkrankungen am neuen Grippevirus sowie weitere Verdachtsfälle. Die Erkrankten infizierten sich bei Reisen in Mexiko. Für Gesundheitsministerin Ulla Schmidt gibt es noch keinen Grund zur Entwarnung. Nach bisherigem Kenntnisstand wirken antivirale Mittel wie Tamiflu aber nicht gegen solche Erreger. Würden sie binnen 48 Stunden nach Auftreten der Symptome genommen, könne die Krankheit besiegt werden. Bei einem Pflichttreffen der indischen Gesundheitsminister sollen weitere Schritte im internationalen Kampf gegen die Schweinegrippe erwarten werden. Menschen mit Symptomen und nachgewiesenen Erkrankungen sollen zudem EU-einheitlich versorgt werden. Die Minister wollen über eine Richtlinie zum Einsatz der Mittel beraten. In Mexiko und im Süden der USA grassierende Grippe ist größte Besorgnis aus, zeigen doch inzwischen schon nahezu 1000 Menschen die Symptome der Krankheit. 18 sind zweifelsfrei an diesem bisher unbekannten Schweinegrippenvirus gestorben. Insgesamt gibt es aber schon mehr als 60 Grippetote. Die Weltgesundheitsbehörde WHO warnt nun vor der Gefahr einer Pandemie, einer weltweiten Verbreitung des Virus. Etwa 900 Fälle von Schweinegrippe in 19 Ländern sind derzeit bekannt. 22 Menschen sind bisher an der Krankheit gestorben in Mexiko. Hier in Deutschland wurde am Wochenende 2 weitere Fälle von Schweinegrippe bestätigt, und zwar in Brandenburg. Das heißt, in Deutschland sind es 8 Fälle insgesamt, in denen der H1N1-Virus nachgewiesen wurde. Es klingt noch relativ harmlos. Wenn man allerdings weiß, dass sich noch geschätzte 9000 Urlauber aus Deutschland in Mexiko befinden, dann muss man auch hier weiter wachsam sein. Seit gestern muss jeder Fall von Schweinegrippe beim Gesundheitsamt gemeldet werden. Das ist ein Unterschied.